was nicht heißen soll, ich bin sehr froh. Mehr so das Gefühl, ich hab verloren und dazugelernt. Ich weiß nichts und viel, und was ich davon kann, das will ich tun. Ich seh noch schwarz genug. traurige Vogel genug vom Fliegen hat. Er setzte sich auf seine Eier und brütete Langeweile aus. Und manchmal merkt er, dass er so nichts ändern kann. Und das macht ihn auch so bitter und so krank. Platz ist ein Abstellgleis. Sein Tanzplatz ist ein Abstellgleis, auf das er abgeschoben wird, damit er nicht stören kann. Seltsamen Traum. In die Fabrik fiel Morgensonne und viele lachten besser als einer. Doch in den Augen vom Nachrichtensprecher sah ich Angst und ich hörte ihn singen. Schon wieder ein Loch im Abendrot. Wo ist mein Kopf? Fragte er den Kragen. Und den Wettermann hörte ich sagen. Bist du manchmal hinter dem Halbmond? Oder schläfst du auf einem Stern? Dann bist du leider nicht mal halb so fern. Und ein Gott sucht niemals ein Streichholz. Nur wer sich sucht, kann zu sich kommen. Und wer sich hat, kann andere finden. Thank you.

kurz Mittag 55 starten los. Früher mal als Tagelöhner bei Siemens, wohnte eine Zeit in dieser Stadt. Am Stadtrand zwischen Schrott und Müll, wo niemand von uns wohnen will, in seiner Villa 4 Meter mal 4. Manchmal verkaufte er Geschirr, Mützen aus Wolle oder Zwirn oder kleine Segelboote aus Plastik. Sie sagten, er lebt vom Fahrradklau und nahmen ihr Kind fest an der Hand. Da geht er, der alte schwarze Mann. Das tut weh, es tut weh. Mittag hatte rotes Haar, das heißt so allerhand in unserem Land, war irgendwo ein Feuer, war's von ihm. Die Polizei fragte da nicht lang. Ja, er hatte oft Staatsbesuch. Die Polizei kam, auch wenn überhaupt nichts war. So ging das weiter Jahr für Jahr. Und das tut weh. Auf einem Segelboot mitten im Mittelmeer. Thank you. Mitte 20, Nase und Ohren und lange Haare, Jacke aus Leder und schwarze Schuhe, er sah fast genauso wie du oder du aus. Thank you. Alles wegklappen. Und dabei fühle ich mich völlig normal.